heißt ja, Janusz, da muss man doch was machen. Was willst du denn machen? Ja, weiß ich, ins Krankenhaus gehen oder so. Und dann? Naja, mein Gott, behandeln lassen. Quatsch. Muss doch behandelt werden. Du scheißt dich zu wissen, dass Milzbrand hoch ansteckend ist und im schlimmsten Fall zu Tode führt. Überall in allen Gaststätten Pilzbrand. Was redest du da? Hallo. Das heißt ja jetzt Pilzbrand. Hallo. Hallo. Das ist doch einfach zum Kotzen mit diesem. Was meinte denn der jetzt mit Pilzbrand? Ja, rätselhaft. Pilzbrand. In allen Gaststätten Pilzbrand. Ist das nicht irgendwie eine Gaststätte, wo wir hier gerade sind? Hallo. Ja, in gewisser Weise schon. David. Kick mal, wer da ist. Jürgen. Na? Wie kommst du denn hierher? Wieso? Das ist ja merkwürdig. Was ist merkwürdig? Du kannst doch eigentlich gar nicht hier sein. Wieso nicht? Du warst doch eben noch ganz weit weg. Ike? In Neukölln, denke ich. Ach so. Aber das ist natürlich weit weg. Das sind doch mindestens 600 Kilometer. Was? Also, so weit ist das aber auch nicht. Du warst nicht in dem Köln da in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel? Genau. Natürlich nicht. Sondern? Hä, in dem Berliner Bezirk, würde ich doch mal sagen. Wo kommst du denn dann her? Von nebenan. Aus einer Kneipe von nebenan? Genau. Ach, und die Kneipe heißt Neukölln, oder was? Nee. Wieso sagtest du denn dann Neukölln? Wenn man vom untersten Level aussieht. So, im übertragenen Sinne, du warst hier in der Prollkneipe. Genau. Und die Yvonne, die ist jetzt noch da, oder wie? Mhm. Was war denn da eigentlich los? Genau. Trittin habe ich in der Kneipe gesehen. Trittin? Und dann habe ich auch, wie heißt denn der Dicke von den Grünen? Welcher Dicke? Du meinst Rezzo Schlau. Genau, Rezzo Schlau. Ja, aber was hast du denn erzählt von wegen Pilzbrand? Ja, richtig. Weißt du, was Pilzbrand ist? Ja, eben was nicht. Was ist denn das? Liest du eigentlich manchmal Zeitung? Steht das da drin, was das ist? Das ist Homegrown Terrorism. Was soll denn das sein? Ausgemachter Terrorismus, stimmt's? Genau. Also auch so ähnlich wie diese Milzbrand-Geschichte, oder so was? So sieht das aus. Ach, das heißt, man hat es auch mit Krankheitserregern zu tun? Genau so. Ja, na, was denn für Krankheitserreger? Ja. Flens und Warsteiner und Köpi. Ach so. Und alle. Also Pilzenbrand. Ja. Ja, na, aber ist doch ganz normal. Was? Normal. Ist doch nichts Außergewöhnliches. Bei Frauen? Naja, es sei denn, wir haben da unterschiedliche Normen. Normen? Ja. Normen. Naja, Regeln, ja, Standards. Ja, Normen. Im Brandfall trinkst du bei uns in der Uckermark eine schöne Pilsette. Und ja. Wirklich auch die Frauen? Naja, aber logisch. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ist aber so. Wirklich noch auf Ex. Ex-Frau. Also ich meine, die Yvonne, die ist doch aus Berlin, oder? Ja. Hat sie vielleicht Kontakt zu Leuten, die nicht aus Berlin sind? Bayern, was noch? Schwaben. Aha. Südschweden, ungefährlich. Westfalen, Rheinländer, Nordrheinländer. Nicht zufällig auch Schweter. Kann sein. Da würde ich ja mal nachfragen. Die sind nämlich ganz gefährlich, die Brüder. Ehrlich? So sieht's aus. Du meinst, Yvonne könnte zugereisten Schwetern zum Opfer gefallen sein, die sie betrunken machen genau wollen? Genau so sieht es nämlich auch mal aus. Du bist aus. Auch eine total zugewanderte Fraktion, oder? Ja, aber ich komme nicht aus Schweden, ich komme von weiter West. Wieso darfst du denn überhaupt Berliner an? Die Wester dürfen alle ja nicht Berliner. Komm, frag lieber Yvonne, ob so irgendwas mit den Schweter-Pennern zu tun hat. Gut.